Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. 每日汉语. Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. In der letzten Lektion habe ich mir ein traditionelles chinesisches Kleid und einige andere Kleinigkeiten als Mitbringsel gekauft. Richtig, wiederholen wir doch kurz einige Sätze. Fangen wir mit diesem an. 我想买一件旗袍。 这是什么料子的? Aus was ist es gemacht? 这是什么料子的? 蓝色的好还是黄色的好? Welches ist schöner, das blaue oder das gelbe? 蓝色的好还是黄色的好? 能试试吗? Kann ich es mal anprobieren? 能试试吗? 能打折吗? Gibt es einen Preisnachlass? 能打折吗? Hören wir doch noch einmal die Dialoge der letzten Lektion an. 你要买什么衣服? 我想买一件旗袍。 这是什么料子的? 真丝的。 蓝色的好还是黄色的好? 蓝色的更适合您。 能试试吗? 您穿什么号的? 中号的。 多少钱? 980元。 太贵了,能打折吗? 可以打9折。 Das war die Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 我想买一个小冰箱。 哪种质量好? 它的噪音特别小。别的店更便宜。能用信用卡吗? 能送货吗? Heute möchte ich einige Haushaltsgeräte kaufen, etwa einen Kühlschrank. Was heißt zum Beispiel, ich möchte einen kleinen Kühlschrank kaufen auf Chinesisch? 我想买一个小冰箱。小, klein. 小。冰箱, Kühlschrank. 冰箱。 我想买一个小冰箱。我想买一个小冰箱。 Ich möchte einen kleinen Kühlschrank kaufen. 欢迎光临. 我想买一个小冰箱. 哪种质量最好? 质量都不错. Ich frage mich natürlich, welches Modell gut ist. Klar, man kann vielleicht so danach fragen. 哪种质量好? Welches Modell ist von guter Qualität? 哪种质量好? 哪种? Welches Modell? 哪种? 质量, Qualität. 质量. 哪种质量好? 哪种质量好? Welches Modell ist von guter Qualität? Der Verkäufer betont gerne die Vorteile eines Produkts. Was heißt zum Beispiel, dieses ist besonders leise auf Chinesisch? 它的噪音特别小。它的噪音特别小。它的噪音特别。它的噪音特别小。 Dieses ist besonders leise. 它的噪音特别小。 哪种是最新款的？ 这个是今年的新款。 它的优点是什么？ 它的噪音特别小。 Ich möchte immer gerne etwas am Preis handeln. Das ist normal. Man kann zum Beispiel auf die Preise in anderen Geschäften hinweisen. Richtig. Wie heißt das auf Chinesisch? 别的店更便宜。 别的店更便宜。 别的 andere 别的 店 Geschäft 店 更 noch 更 便宜 billig 便宜 别的店更便宜 别的店更便宜 In anderen Geschäften ist es noch billiger 别的店更便宜。 我们不能再便宜了。1500元是最低价格。 Wie kann man danach fragen, ob ich mit Kreditkarte zahlen kann? Man kann sagen, 能用信用卡吗？ 能用信用卡吗？ 用 ，nutzen。 用。 信用卡。Kreditkarte 信用卡 能用信用卡吗 能用信用卡吗 Kann ich mit Kreditkarte zahlen? 能用信用卡吗 可以 能送货吗 请告诉我您的地址和电话 Ich möchte auch sicher gehen, dass der Kühlschrank zu mir nach Hause geliefert wird. Hier ist ein Beispielsatz. 能送货吗？ 能送货吗？ 送 ，senden, liefern. 送 货 ，Produkt. 货 Hier ist noch einmal die komplette Unterhaltung der heutigen Lektion. 欢迎光临。 我想买一个小冰箱。哪种质量最好？ 质量都不错。 哪种是最新款的？ 这个是今年的新款。 它的优点是什么？ 它的噪音特别小。 别的店更便宜。 我们不能再便宜了。1500元是最低价格。 能用信用卡吗？ 可以。 能送货吗？ 请告诉我您的地址和电话。 So viel zur Unterhaltung der heutigen Lektion. Nun weiter geht es mit den Hinweisen zur chinesischen Kultur. Was die Ernährung im Westen betrifft, so wird dort oft die wissenschaftliche Betrachtungsweise betont. Der Nährwert ist darum oberster Standard. Wegen der Wichtigkeit einer gesunden Ernährung essen viele Menschen daher gerne rohes Gemüse. Nicht nur rohe Tomaten, Gurken oder Salat, auch Kohl, Zwiebeln oder Brokkoli enthalten roh gegessen mehr Vitamine als gekocht. Ein chinesisches Sprichwort lautet, Essen ist die Basis des Lebens, wobei der Geschmack am wichtigsten ist. Dies verdeutlicht sehr gut, wie viel Wert die Chinesen beim Kochen auf Geschmack, Aroma, Farbe und Form legen.Allerdings ist es oft unvermeidlich, dass beim Kochvorgang aufgrund der hohen Temperaturen bestimmte Nährwerte verloren gehen. Die Kunst der modernen chinesischen Küche zielt daher darauf ab, eine Balance zwischen gesunder Ernährung und gutem Geschmack herzustellen, eine gewisse Steigerung der Esskultur also. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion. Wie immer haben wir noch eine Quizfrage für Sie vorbereitet.Wie sagt man, welches Modell ist von guter Qualität auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann schicken Sie uns doch eine E-Mail an ger@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见! 再见!